I want to. Thank you. in the mix. Enjoy. Enjoy the music. We'll be right back. eure Enjoy Stars. Yo, what's going on, Germany? Hi, it's Eva von Juli. Hey, I'm Justin and you're turned on to Enjoy. Wir von Fettes Brot machen das derbste Konzert des Jahres. Und das seid ihr bei euren Stars. Die hat irgendwie Ausstrahlung und Power. Eure Stars in Konzert. Für Infos klickt n-joy.de. Wir bringen euch die Stars live. Enjoy the music. Es ist 11:30. Enjoy News. Der deutsche Fußballmeister Bayern München ist mit einem Sieg in die neue Saison der Bundesliga gestartet. Die Bayern besiegten Borussia Mönchengladbach mit 3:0. Die Tore schossen Hargraves und zweimal Makai. Die russische Marine will das im Pazifik havarierte U-Boot in den kommenden Stunden bergen. Die siebenköpfige Besatzung hat Sauerstoff für weniger als einen Tag. Das Mini-U-Boot hatte sich gestern in 190 Meter Tiefe in einem Fischernetz verfangen. In Portugal breiten sich die Waldbrände durch die anhaltende Dürre aus. Mehrere Dörfer mussten bereits evakuiert werden. Mehr als 20 große Feuer sind außer Kontrolle. Etwa 3000 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. Das Wetter in der Nacht, viele Wolken und Regen um 15 Grad. Morgen immer wieder Schauer bei bis zu 20 Grad. Enjoy. Um eine Minute nach 11:30. Vorsicht auf der A7 Kassel Richtung Hannover. Zwischen Laatzen und Hannover-Anderten liegt irgendein Gegenstand. Und A391 Westtangente Braunschweig. Im Dreieck Braunschweig Südwest ist die Ausfahrt bis 4 Uhr gesperrt und zwar in Richtung Kassel. Gute Fahrt. Enjoy. Boris Lugosch in the mix. Ralf Lugasch in the mix. Enjoy it and enjoy the music. Enjoy Music Specials. Jeden Abend eine Stunde, ein Music Style. Yo, was geht ab? Hier ist Icy Eyes. So, moin, hier ist Dan, yo. Und ihr habt die derbste Sendung des Planeten. Die Sendung von unserem DJ Matt. Yep. Und es ist Enjoy Soundfiles Hip Hop. Jeden Montag ab 23 Uhr die Enjoy Soundfiles Hip Hop. Und auch das bekommt ihr für eure